أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister, wir haben bis gestern haben wir die unmöglichen Attribute oder die unmöglichen Dinge, die in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala zu negieren sind. Also Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gebühren und die man negieren soll in seinem in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind gestern bis zum vorletzten Punkt gekommen, was die Eigenschaften, die zu negieren sind. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Partner hat in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften und seinen Handlungen. Hier wollen wir noch etwas erwähnen, dass Ahl-Sunnah wal Jama'a, das haben wir schon mal erwähnt, aber das wiederhole ich nochmal, weil ich damit etwas bezwecke, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, die Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala sind eins. Also, es gibt kein Geschöpf in diesem Universum, was er etwas bewirken kann. Es gibt kein Geschöpf, welches ein Atom bewegen kann. Es gibt kein Geschöpf. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann in seinem Reich, in seinem Universum etwas machen. Er ist der einzige Handelnde. Al-Fa'il. Hunaka fa'il wahid auf Arabisch. La fa'ila illallah. Nur ein Handelnder gibt es, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. Von daher, aus diesem Aspekt ist es Unsinn zu denken, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'a glauben, dass andere etwas bewirken können. Weil wir hören oft den Vorwurf, dass Ahlus Sunnah wal Jama'a zum Beispiel Menschen anbeten, Gräber anbeten, Steinen anbeten. Das ist in sich ein Widerspruch mit der Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wer sowas behauptet, der hat erstmal gar nicht verstanden die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a, weil die Ahlus Sunnah wal Jama'a haben das in ihrer Aqidah festgeschrieben, uninterpretierbar, ganz klar. Sie haben gesagt, es gibt kein Handelnder im Universum außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dir helfen, kann dir Rizq geben, kann dir schaden, kann dich töten, kann dich im Leben behalten, kann dir etwas geben, kann von dir etwas nehmen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah subhanahu wa ta'ala hat die Eigenschaft zu handeln. Die Menschen, sie erwerben. Was heißt erwerben? Das heißt, wenn der Mensch etwas will, dann Allah subhanahu wa ta'ala schafft in ihm, was er gewollt hat. Und der vernünftige Mensch unterscheidet zwischen der gewollten Handlung und der ungewollten Handlung. Wenn du zitterst, du kannst nichts dafür. Dein Körper zittert, ohne Erlaubnis von dir zu nehmen. Aber dein Handbewegen ist im Gegenteil zum Zittern eine Entscheidung von dir. Diese Entscheidung hast du getroffen. Die Bewegung hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment für dich erschaffen. Du hast sie erworben. Das nennt man Kasb. Kasb auf Arabisch. Das habe ich sehr, sehr, sehr allgemein erklärt, liebe Geschwister, weil das Thema Kasb gehört zu den schwierigsten Themen, was überhaupt gibt, was Aqidah betrifft. Also, der Mensch erwirbt die Handlungen, was Allah subhanahu wa ta'ala in ihm schafft. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann schafft Allah subhanahu wa ta'ala das für dich. Aber der Mensch, er kann nichts schaffen, er kann nichts bewirken. Der Mensch ist machtlos. Nur Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann etwas bewirken. Deswegen, wenn man sagt, dass zum Beispiel der Arzt hat mir geholfen oder ich habe gestern gearbeitet und ich habe 200 Euro bekommen. Das sind alle metaphorische Aussagen, liebe Geschwister. Weil die 200 Euro, die hat dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben und nicht die Arbeit. Und die Heilung hat es dir Allah subhanahu wa ta'ala und nicht der Arzt. Und dasselbe gilt für alle Handlungen, durch die wir etwas erreichen wollen. Alles, was wir machen, alle Mittel, was wir benutzen, die haben keine direkte Wirkung auf unser Leben. Das sind von Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzte Mittel, die nur in der Macht von Allah subhanahu wa ta'ala liegen und die nur Allah subhanahu wa ta'ala ihnen für dich nützlich oder schädlich macht. Also die Behauptung, die Ahlus Sunnah würden Gräber anbeten oder Schuyuch anbeten, das ist Quatsch. Weil wir sind sowieso der Meinung, sowohl der Sheikh oder der Wali noch der Gestorbene im Grab kann nichts bewegen. Er kann sowieso nichts bewegen. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft, weil du diese Personen liebst. Weil du ihn fragst, ja Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich diese Personen liebe, wegen meiner Liebe zu diesen Personen, weil ich ihnen folge, weil ich versuche, sie zur Nacht zu ahmen, weil ich Respekt gegenüber sie habe, hilfe mir. Wer hilft dir? Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen, die sagen, du musst das nicht mit dem Toten machen, das darfst du nur mit Lebendigen machen, zu solchen sagen wir, das ist Quatsch, weil der Lebendige kann dir auch nicht helfen. Wir machen keinen Unterschied, sowohl mit dem Lebendigen als auch mit dem Toten. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Beide sind Geschöpfe, die dir gar nichts helfen können. Nur ihre Stellung und ihren Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala kann für dich ein Mittel sein. Aber letztendlich, der dir hilft und der dir gibt und der dich unterstützt, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von Tawassul. Dass du ein Mittel suchst, sei es eine Liebe oder ein Rang, wegen dem Rang von einem Propheten oder von einem Wali, suche bei wem? Bei Allah subhanahu wa ta'ala zu ersuchen. Also du erwartest nicht die Hilfe von Abdul Qadir Jilani oder von Imam Malik oder von Imam Shafi'i oder von Imam Shadiri, rahmatullahi alayhim. Du erwartest von ihnen nichts. Du erwartest von Allah, aber du bist sicher in deinem Herzen, dass diese Personen bei Allah subhanahu wa ta'ala einen hohen Rang haben. Und weil sie einen hohen Rang haben, kann dir Allah subhanahu wa ta'ala, ich betone immer, der Täter, der Subjekt, ist immer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind die Objekte im Satz. Er kann dir helfen, weil du diese Person liebst, weil du Allah subhanahu wa ta'ala wegen ihren Rang fragst. Das ist total anders, als was die Mushrikun gemacht haben. Was haben die Mushrikun gemacht in der Zeit von den Propheten, alayhi salatu wassalam? Sie haben sie angebetet. Sie haben sie angebetet. Ibadah. Was heißt Anbetung auf Arabisch? Al-Ibadatu hiya ghayatu tadallul. Das ist die höchste Stufe von der Erniedrigung. Dass du dich vor jemand erniedrigst. Das ist die Ibadah. Und ich habe persönlich niemals einen Muslim gesehen, der so eine Art von Erniedrigung vor einem Geschöpf macht. Die Erniedrigung ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Mushrikun kann man nicht mit den Muslimen vergleichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schimpft nicht ihre Götter als Angst, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala schimpfen. Würden diese Leute wirklich an Allah glauben, dann würden ihn nicht schimpfen. Das ist logisch. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet, a.s. hat zu Sayyiduna Umar radiallahu anhu gesagt in Ghazwat Uhud, sagt zu den Mushrikin, Allahu Allahu Akbar, als die Mushrikun gesagt haben, U'lu Hubal, sagt Hubal ist der Höchste. Dann hat er gesagt, antworte mal auf diese Mushrikun. Und diese Mushrikun, man kann nicht annehmen, dass sie Muwahhidun waren, wie manche behaupten. Sie sagen, die waren Muwahhidun in Rububiyya. Rububiyya, liebe Geschwister, die Herrschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht über alles hat und dass er alles erschaffen hat und dass nur sein Wille geschieht. Und die Mushrikun hatten nicht diese Art von Tawhid, liebe Geschwister, wie manche behaupten, weil würden sie das behaupten, dann hätten sie nicht andere angebetet. Weil man kann ein anderer anbeten, nur wenn man denkt, dass dieser andere dir helfen kann, in sich helfen kann. Also er hat die Macht, dir zu helfen. Wir sind aber der Meinung, die Macht zu helfen hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Macht. Diese Leute, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, dass sie gesagt haben, ihre Götzen machen Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch bei uns nicht in Ordnung, weil dass die Durchsetzung von dem Wille, Tanfidul Irada auf Arabisch, dass dein Wille unbedingt durchgesetzt wird, ist gegen unsere Aqida, weil la nasha'u illa an yasha Allah. Wir können nur wollen, erst wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt zu wollen. Die Mushrikun haben gedacht, dass ihre Götzen so oder so werden, sie haben die Macht dazu, Fürsprache zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala kann sie nicht widersprechen. Das ist auch Kufr, das ist auch Schirk. In der Irada, in den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Also diese Kuffar kann man nicht vergleichen mit den Muslimen, kann man nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kann man nicht sagen, dass die Muslime genauso wie diese Kuffar sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen, wie manche behaupten, wal'iyadu billah. Das wollte ich noch betonen, was die Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala betrifft. Also, die Ahl-Sunna sagen, die Handlungen, nur Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Die Menschen erwerben, die Atomen, alles, was sich bewegt, alles im Universum, geschieht nur mit der Macht und mit dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَا وَإِجَادُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ كَرَاهَتِهِ لِوَجُودِهِ. Was auch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala zu negieren ist und was in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala unfähig wäre, irgendetwas Möglichen nicht zu machen. Dass man denkt, dass etwas, was möglich ist, bei Allah subhanahu wa ta'ala unmöglich wäre. Weil da wäre es ein Gegenteil zu der Eigenschaft Macht. Weil wir haben gesagt, Macht, die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala bezieht sich auf alles, was möglich ist. Alles, was möglich ist, kann Allah subhanahu wa ta'ala machen. Wenn jemand behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Mögliches nicht machen kann, dann hat er Kufr begangen und hat eine Eigenschaft, was Allah subhanahu wa ta'ala zusteht, indirekt negiert, und zwar die Macht. Oder, dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas tut, aber aus Zwang. Dass Allah subhanahu wa ta'ala aus Zwang etwas macht. Das ist auch nicht in Ordnung. Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben am Anfang schon mal erklärt, muss nichts. Allah subhanahu wa ta'ala ist, er kann entscheiden, wie er will. Er kann machen, was er will. Nichts ist ihm vorgeschrieben und er muss nichts etwas aus Zwang machen. Unmöglich haben wir gesagt, Unfähigkeit zu irgendwas Möglichen und dass er etwas in der Welt in Existenz gesetzt wird, wenn ihm dessen Existenz zuwider ist. Das heißt, wenn er subhanahu wa ta'ala sie nicht will oder dass es durch Versehen oder ohne sein Wissen geschieht oder dass es durch die bloße Kausalverbindung oder durch die Natur der Dinge wird. Allah subhanahu wa ta'ala, man kann nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gemacht, aber aus Versehen. Das ist Quatsch. Das ist Unsinn, liebe Geschwister. Und das haben vielleicht die Ahlul Kitab behauptet. In der Bibel steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Welt erschaffen hat. Erst danach hat er das schön gefunden. Oh, das ist schön. Das ist Unsinn, liebe Geschwister. Weil Allah subhanahu wa ta'ala macht nicht etwas aus Versehen oder aus ohne Wissen. Wenn er etwas macht, dann hat er schon das ewige Wissen darüber. Und sein Macht dazu und sein Wille dazu sind auch ewig. Die existieren seit immer mit Allah subhanahu wa ta'ala. Also in seinem Wesen. Und er, was die Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala, die unterliegen nicht unseren Kausalitätenregeln. Also es gibt keine Kausalitätenregeln bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er muss nicht irgendein System folgen, irgendwelche Regeln unbedingt folgen. Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, ist frei in seiner Entscheidung und in seiner Handlung. Nichts ist ihm vorgeschrieben. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما والموت والصمم والعمى والبكم. Ebenso wenig, dass ebenso unmöglich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unwissend wäre oder dass er ähnliche Unvollkommenheit in Bezug auf irgendwas irgendwas dem Wissen zugängliches hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Unwissenheit hat oder etwas ähnliches, was wie Unwissenheit. Oder das Sterben. Also er ist erhaben über den Tod oder über die Taubheit oder über die Blindheit oder die Stummheit. Das heißt, man kann nicht sagen, es ist haram zu sagen, also es macht eine Person als Nicht-Muslim, dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hatte kein Wissen darüber. Also über irgendwas. Weil das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, bezieht sich auf alles, auf die möglichen Sachen, auf die unmöglichen Sachen und auf die notwendigen Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Das heißt, du kannst nicht behaupten, er weiß eine Sache nicht. Oder dass er subhanahu wa ta'ala stirbt. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ist lebendig und er stirbt nicht. Er besteht in der Ewigkeit und für immer. Oder dass er etwas nicht hört. Dass er etwas nicht hört. Oder dass er etwas nicht sieht. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala stumm wäre. Stummheit. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft hat, welche Kalam heißt, was Rede heißt. Allah subhanahu wa ta'ala ist Mutakallim. Er redet durch seine urewige Rede, welches ein Attribut für ihn ist, die nicht aus Buchstaben und Lauten besteht. Das ist der Glaube von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. وَأَضْدَادُ السِّفَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذِي. Das Gegenteil. Also die Gegensätze der idealen Attribute gehen aus diesem deutlich hervor. Also die idealen Attribute dieses Sifat Ma'nawiyya haben wir schon mal erklärt. Dass er zum Beispiel wollend, wissend, lebendig, sehend und so weiter ist. Also das Gegenteil von solchen Eigenschaften ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala zu negieren, weil sie unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sind. Jetzt haben wir die zwei ersten Kategorien beschlossen. Und zwar, am Anfang haben wir über das Notwendige erzählt. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala notwendigerweise gebührt. Was, also alles meine ich mit alles, was der Muslim wissen soll. Sonst, es gibt unendliche perfekte Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Punkt war die Sachen, die unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und der dritte Punkt ist, was bei Allah subhanahu wa ta'ala oder was in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala möglich ist. Imam Sanusi sagt, وَأَمَّا الْجَائِزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَفِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ تَرْكُهُ. Er sagt, Imam Sanusi, was das Mögliche in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala betrifft, so ist das das Ausführen oder das Nicht-Ausführen alles dessen, was möglich ist. Zum Beispiel die Bestrafung und die Belohnung, die Sendung von dem Propheten, dass er dass das gute Welt für die Geschöpfe. Das sind alle Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala sowohl machen kann, als auch nicht machen kann. Das sind mögliche Sachen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er muss die nicht unbedingt machen, im Gegensatz zu den Shia und zu den Mu'tazila. Weil sie haben gesagt, es gibt rationale Gesetze und diese rationale Gesetze muss Allah subhanahu wa ta'ala auch befolgen. Er kann nicht außer diesen rationalen Gesetzen handeln. Wenn es für XY das zusteht, dann soll Allah subhanahu wa ta'ala ihm das geben. Das ist Unsinn, das ist gegen die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, weil die Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, was die möglichen Sachen betrifft, muss er nicht etwas unbedingt machen. Muss er nicht unbedingt etwas machen. Zu den möglichen Sachen, was Imam Sanusi hier nicht erwähnt hat, aber was in dem Kommentar von dem Buch erwähnt wurde, ist das Sehen und das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala hören kann und dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen kann. Aber dann kann jemand sich fragen, wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala hören, indem Allah subhanahu wa ta'ala ohne Stimme und Lauten redet. Also sein Rede ist in seinem Wesen. Zu dieser Person wird gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala schafft in dieser Person die Möglichkeit, ihn zu hören. Weil wir bis jetzt, also in dieser Welt, wir können nur die Geräusche hören. Aber das heißt nicht, dass man was anderes hören kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala schafft in uns diese Möglichkeit, seine ewige Rede zu hören. Es heißt nicht, dass die ewige Rede mit einer Zeit verbunden ist, nein, sondern unsere Fähigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala zu hören, ist mit der Zeit gebunden. Allah subhanahu wa ta'ala kann dir für eine Stunde die Möglichkeit geben, ihn zu hören, und dann kann er das weg von dir nehmen. Das ist genau, was mit Sayyidina Musa a.s. passiert. Sayyidina Musa hat diese Möglichkeit gehabt, Allah subhanahu wa ta'ala zu hören, direkt zu hören, ohne Schleier. Jedoch gibt es eine Meinung von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur min wara'i hijab, also hinter einem Schleier zu hören ist. Und sie haben darunter verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala Mittel schafft, zum Beispiel Buchstaben, Texte, Geräusche, die auf diese ewige Rede hinweisen. Und das ist die Meinung von Imam Isfaraini und Imam Al-Maturidi. Die erste Meinung war die Meinung von Imam Ash'ari und von Imam Al-Baqillani. Was das Sehen betrifft, dass Allah subhanahu wa ta'ala sehbar ist, im Paradies und im Jenseits, das steht fest durch Koran und Sunnah, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen wird. Aber das sollen wir ein bisschen das ausführlich erklären. Und zwar die Schia und die Mu'tazila und die Khawarij haben gesagt, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann man nicht sehen. Das ist die Meinung, wie gesagt, von Khawarij, Mu'tazila und Shia. Sie haben gesagt, man kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. Ihre Beweisführung war, sie haben gesagt, man kann nur Körper sehen. Und um einen Körper zu sehen, muss er Licht reflektieren. Und weil er Licht reflektiert, dann soll er in eine Richtung sein. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala kein Körper ist und kein lichtreflektierender Wesen ist und weil er nicht in eine Richtung ist, dann kann man ihn nicht sehen. Das war die Beweisführung von Mu'tazila und von Shia und von Khawarij. Die Gegenmeinung von diesen Leuten war die Meinung von Al-Mushabbi'a, von den Anthropomorphisten. Sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala kann man ihn sehen, weil er ein Körper ist. Und weil er in eine Richtung ist. Wir finden es nicht verpönt, Allah subhanahu wa ta'ala eine Richtung zu schreiben. Deswegen bestätigen wir es. Das Problem, was die beiden gemacht haben, sie haben das Sehen, wie wir es heute verstehen, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits angewandt. Das heißt, diese Mu'tazila und diese Regel, was wir vorher erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur nach den rationalen Maßstäben handelt, und auch Allah subhanahu wa ta'ala unter den rationalen Vorstellungen ist, dann haben sie zu der Schlussfolgerung gekommen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen darf und nicht sehen kann. Und sie haben diese Ayat und Ahadith, wo das steht, manchmal interpretiert und die Mehrheit der Ahadith wurden abgelehnt von diesen Leuten. Die Ahl-Sunnati wa Jama'a, sie haben einen mittleren Weg. Sie haben gesagt, dass das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala, die Ahl-Sunnati wa Jama'a sagen, das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala, die Sicht ist nicht der Prozess von der Lichtreflektierung und so weiter, sondern das ist das Ergebnis, und zwar das Gesehene. Wir glauben als Ahl-Sunna, dass Allah in uns direkt eine Sicht schaffen kann. Und wenn er in uns das Ergebnis der Sicht direkt schafft, dann braucht man keine Ursachen dafür. Also man braucht keine Reflexionen des Lichtes, keine Distanz und keine Farben. Der Unterschied zwischen Ahl-Sunnah wal-Jama'a und den Mu'tazila, so wie der Shia, liegt daran, dass die Mu'tazila sagen, jedes Ergebnis braucht notwendigerweise eine Ursache. Also eine Sicht kann nicht ohne Optikregeln entstehen. Die Ahl-Sunnah sagen, es gibt keine Verbindung zwischen zwei Geschöpfen. Also kein Geschöpf kann einem anderen Geschöpf schaffen, sondern alles wird von Allah subhanahu wa ta'ala direkt geschaffen, ohne Mittel. Aus diesem Grund haben die Mu'tazila die Sicht abgelehnt, die Ahl-Sunnah es bestätigt. Die Ahl-Sunnah geben als Beweis die Sicht von dem Propheten a.s.w. Der Prophet, wie es in Sahih Bukhari und bei Sayyidina Malik steht, dass er seine Gefährten hinter ihm sehen konnte. Also ohne Augen auf seinem Rücken zu haben. Ohne Augen auf seinem Nacken zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat direkt in ihm die Sicht erschaffen. Also er hat das Bild von den Sahaba, was hinter ihm steht, direkt in ihn erschaffen. Und das ist ein Beweis, dass das Gesehene nicht unbedingt in eine Richtung sein soll. Und dass das Gesehene nicht unbedingt Licht reflektieren soll. Das ist das Beweis von Ahl-Sunnati wal-Jama'a, so wie die Ahadith, wo es steht, dass wir unseren Herrn subhanahu wa ta'ala sehen werden. Allah subhanahu, der Prophet as-salam sagt, dass wir unseren Herrn sehen werden und dass die Sicht werden nicht von einer Person zu der anderen Person unterscheiden. Das heißt nicht zum Beispiel, dass derjenige, der vorne ist, wird besser sehen als derjenige, der hinten ist. Das passiert nur bei Menschen, bei Gegenständen, die eine Richtung brauchen, um gesehen zu werden. Sayyiduna Abu Hanifa, rahimahullah, er schreibt in Fiqh al-Akbar, dass Muslime, inshallah, Allah macht uns von solchen Leuten, dass die Muslime Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden, aber ohne Distanz. Er schreibt Imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, ohne Distanz. Es gibt und es wird keine Distanz zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Menschen geben, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wie es ihm zusteht, befindet sich nicht in einem Ort oder in einer Richtung. Das wollte ich nochmal in diesem Zusammenhang erwähnen, liebe Geschwister. Bevor wir zu einem ganz anderen Thema gehen, und zwar, also danach fängt Imam al-Sanusi die rationalen Beweisführungen für die Existenz Allah, für die Erschaffung der Welt und so weiter. Das werden wir inshallah erst morgen behandeln. Aber jetzt will ich noch ein Thema erwähnen, was wir noch nicht behandelt haben. Und zwar das Gute und das Schlechte nach der Meinung von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Und ich hoffe, dass ihr genau zuhört, was ich inshallah jetzt erzählen werde. Weil von diesem Punkt hängen viele andere Punkte in unserem Leben, viele Streitfragen in der Moderne hängen mit einem falschen Verständnis dieses Punktes. Die Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, das Gute und das Böse, oder anders gesagt, das Gute und das Schlechte kann man nicht mit dem Verstand einfach begreifen. Was heißt das? Das heißt, die Dinge und die Handlungen, sie haben nicht eine objektive Eigenschaft, welche gut oder böse heißt. Zum Beispiel, der Glas hat nicht eine Eigenschaft, gut oder schlecht oder gut oder böse, was man mit dem Verstand begreifen kann. Zum Beispiel Töten. Töten hat in dem Verstand, ist in sich weder gut noch schlecht. Warum? Ich erkläre, das klingt ein bisschen komisch, liebe Geschwister, aber man muss inshallah aufpassen, damit man das versteht. Die Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, das Gute und das Schlechte, das Gute und das Böse, kann man nur mit Offenbarung begreifen, aber nicht mit dem Verstand. Nur mit Offenbarung. Nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, töten ist schlecht, dann ist es absolut schlecht. Nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, macht zwei Rak'at nach dem Maghrib-Gebet, dann wissen wir, dass es gut ist. Der Mensch kann nur das Nützliche und das Unnützliche begreifen. Von daher sieht man verschiedene Gesetzgebungen auf dieser Erde. Weil wäre die Gesetzgebung von den Menschen von dem Verstand abhängen, dann sollte es zwangsläufig zu derselben Gesetzgebung führen. Die Gesetze, die in Europa erlassen sind, die sollen dieselben, die man in Indonesien zu finden hat. Oder die Gesetze, was eine Gemeinschaft in der Urwald hat, das sollen dieselben Gesetze in London im 12. Jahrhundert sein. Warum? Weil der Verstand von den Menschen ist derselbe. Das heißt, das Gute und das Schlechte kann nicht von den Menschen begriffen werden, sondern die Menschen handeln nur nach das Nützliche. Was mir Nutzen bringt, ich rede jetzt über einen Zustand ohne Offenbarung. Wir lassen jetzt die Offenbarung beiseite. Wir reden jetzt über eine menschliche Gemeinschaft, was keine Offenbarung hat. Über diese Gemeinschaft kannst du nicht sagen, Zina ist schlecht oder Töten ist schlecht. Warum? Nehmen wir an, ich bin Dieb. Keine Offenbarung hat mir erreicht, die mir sagt, dass das Stirn klauen schlecht ist. Für mich, in meinem Fall, klauen ist gut. Ich kriege davon Geld. Wenn ich zum Beispiel ein Soldat bin, dann töten für mich bringt mir auch Unterhalt für mein Leben. Also ich handle nur nach dem Nützlichen. Alle Menschen handeln nach dem Nützlichen. Und die Gesetzgebungen, was in der westlichen Welt oder was auch in alle diese Wadai-Gesetze, was die Gesetze, was der Mensch selbst erlässt, die können keine absolute Wahrheit beinhalten. Weil der menschliche Verstand kann sowieso kein Gute und kein Schlechte begreifen, sondern er handelt nur nach dem Nützlichen und dem Unnützlichen. Aus dieser Perspektive sagen die Muslime, dass manche Gesetze, was die Menschen erlassen haben und erfunden haben, nicht mit der Offenbarung zu stimmen. Weil die Offenbarung sagt uns, diese Handlung ist schlecht. Der Schöpfer von dieser Handlung und der Schöpfer von diesen Dingen hat uns gesagt, tut das nicht, das ist schlecht. Der menschliche Verstand, wenn er sagt, nein, das ist gut, dann irrt er sich. Erstmal, weil unsere Grundlagen sagen, dass der menschliche Verstand sowieso das Gute und das Schlechte nicht begreifen kann, sondern er folgt nur seinen Nutzen. Zweitens, die Universalisierung eines Gesetzes durch den Mensch ist auch Quatsch, ist auch Unsinn, weil der Mensch kann nicht sagen, diese Handlung ist absolut richtig für immer und für die ganze Welt. Dann wäre es so gewesen, dann hätten die Menschen vorher das begreift. Dann kann nur einfach annehmen, dass die Leute vorher keinen Verstand besaßen oder dass die Leute vorher keinen Nutzen darin gefunden haben. Deswegen hatten sie ganz andere Gesetzgebung. Zum Beispiel die Sache mit Menschenrechten und so weiter. Die Menschen kannten es vorher, wenn es so absolut universal ist, dann hätten die Menschen von dem Anfang ihrer Existenz das begriffen und durchgesetzt. Du kannst nicht sagen, ja, der Mensch hatte damals keinen Verstand oder sein Verstand war begrenzt. Das stimmt nicht. Der Verstand von dem Menschen ist der gleiche. Ist der gleiche. Also, diese Universalisierung der Gesetze stimmt nicht mit den Grundlagen des Islam. Weil wir sagen, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann das Gute und das Schlechte uns mitteilen. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht, etwas zu universalisieren. Und wäre der Mensch in der Lage, etwas zu universalisieren, dann fragen wir uns, warum haben die Menschen vor uns das nicht begriffen? War es damals nicht universell? Oder ist es erst heute universell geworden? Und dann nächstes Jahr bekommt man neue Gesetze. Das heißt, das Gesetz vorher war nicht perfekt und der Mensch hat jetzt sich verbessert. Nein, wir sagen, das Gute und das Schlechte ändern sich nicht, weil die sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die sind zwei Wahrheiten, was nur Allah subhanahu wa ta'ala besitzt und was nur Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart. Alles anders ist nur Befolgung vom Nutzen und von Gier und Sachen, die uns, wie gesagt, Nutzen bringen. Also das wollte ich, liebe Geschwister, nochmal betonen, weil viele versuchen, zum Beispiel Sachen im Islam zu kritisieren und die sagen, das ist schlecht. Ja, die Frau erbt nur die Hälfte, das ist schlecht. Aber wer bestimmt überhaupt, was schlecht ist? Das ist die Frage, was die islamische Kalamlehre gegen die Philosophie führt. Das Gute und das Schlechte in sich kannst du nicht begreifen. Du kannst mir nicht vorschreiben, dass was du machst schlecht ist. Aus welcher Grundlage? Aus deinem Verstand? Nein, ich habe auch Verstand. Mein Verstand sagt mir, das ist gut. Du kannst mir nicht zwingen, deine Vorstellung vom Gut und Schlecht aufzuzwingen. Also, wenn eine Person etwas als schlecht oder gut empfindet, das ist nur für sie. Sie kann das, wenn sie keinen Beweis aus der Offenbarung hat, also aus Koran, Sunnah, Ijma' oder Qiyas hat, dann kannst du es nicht in Kategorie universal gut oder in universal schlecht kategorisieren, sondern es ist nur unter der Kategorie nützlich für diese Person oder für diese Gemeinschaft in diesem Ort, in dieser Zeit. Ich hoffe, es war ein bisschen klarer geworden, liebe Geschwister. Dieser Punkt ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das habe ich mit einer, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Das Thema hatte ich in meiner Abschlussprüfung gehabt mit einer Dozentin, die macht Philosophie bei uns, also politische Philosophie. Und als ich ihr das erzählt habe, sie hat angefangen nachzudenken. Wir haben über Menschenrechte geredet, also im Islam, Vorstellung von Menschenrechten, Vorstellung von Menschenrechten im Westen. Ich habe ihr gesagt, dass der Westen seine Vorstellung von Menschenrechten kann er den Islam nicht zwingen, weil der Islam geht sowieso davon aus, dass der Mensch das Gute, das Schlechte nicht begreifen kann. Also du kannst mir nicht sagen, das ist gut für den Mensch und das ist schlecht für den Mensch. Du kannst mir nur sagen, das ist nützlich für dich in dieser Zeit, in diesem Ort. Mehr kannst du nicht sagen. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir sagt, das ist schlecht, dann ist das für mich schlecht, absolut. Es gibt darin keinen Nutzen für mich mehr. Ja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Astaghfiru li wa lakum wa lisa'iru minhu min nas, wa muslimin wa muslimat, ahya'in wa amwat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.